Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der TVRK Kim Jong-nam, der der Republik Äquatorial Guinea einen offiziellen Besuch abstattet, führte am 21. Mai im Präsidentenpalast mit dem Präsidenten der Republik Äquatorial Guinea, Obiang Nguema Mbasogo, eine Verhandlung. Dabei übermittelte Kim Jong-nam dem Präsidenten Grüße von Genossen Kim Jong-un. Der Präsident bedankte sich dafür tief und bat Kim Jong-nam, Genossen Kim Jong-un seine herzlichen Grüße zu entbieten. Er sagte, dass er dem verehrten Genossen Kim Jong-un herzlich zur Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas gratuliere. Die ewigen Führer des koreanischen Volkes Kim Il-sung und Kim Jong-il haben die Entwicklung und das Gedeihen von Äquatorial Guinea in materieller und moralischer Hinsicht unterstützt. Es sei der unveränderliche Standpunkt der Regierung der Republik Äquatorial Guinea, die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter auszubauen und zu entwickeln. Der Präsident versicherte unablässige Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf des koreanischen Volkes bei der Beschleunigung des Aufbaus des starken sozialistischen Staates. Bei der Verhandlung tauschten die beiden Seiten die Meinungen über die Weiterentwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und die Fragen von gegenseitigem Interesse aus.